So, jetzt ist schwierig, wir müssen eine Abrundung jetzt finden in der Diskussion. Ihr wollt sicher beide nochmal dazu Stellung nehmen, was er jetzt zuletzt so fast schon programmatisch vorgeschlagen entwickelt hat, sozusagen als Handlungsoptionen. Ich denke, wir sollten ganz kurz eine Bilanz ziehen, wie der Stand dieser Diskussion dieser kurzen Zeit doch zusammenzufassen ist. Einmal divergieren die Auffassungen wie mit der auf der staatlichen Ebene, etwa mit der Frage Menschenrechtsargument und Druck zu machen auf die BRD. Von hier aus die Frage, was du angesprochen hast, der Sanktionen überhaupt, die Frage, was du angesprochen hast mit Bündnispolitik, ich nenne es mal so, verschiedener revolutionär sich verstehender Organisationen oder Assoziationen, zunächst mal im Exil. Und die große Frage, die Basisbanalität, nur diejenigen, die die ganze Wirtschaft dort auch reproduzieren, im Kern können das Ganze auch wuppen. Das ist sozusagen die Basisbanalität, die nie aus den Augen verloren werden kann, wo es aber dann wirklich total spekulativ ist. Hier, ich meine, ich bin es langsam leid, seit 30 Jahren mir immer von Linken erzählen müssen, wie genau das Klassenbewusstsein oder das fehlende Klassenbewusstsein der Leute dort jetzt nun sei. Ich kann es glauben, ich kann es auch nicht glauben. Ich denke, dass das genau uns verweist auf die Frage, die der Genosse, glaube ich, leider gegangen ist, rechts neben der Saal, diese Kreativität, die sich jetzt gezeigt hat, von einer Generation aller Klassen, das war für mich sozusagen auch ein Schlüsselwort gewesen. Wie du auch schon in dem Sinne gesprochen hast, nämlich dass diese Kreativität, du hast auf die Formel Kreativität gebracht, von Generationen folgen, die nichts anderes kennen als diese islamistische Revolution, dieses Spektakel der islamistischen Revolution als modernisierten Islam und die nichts anderes kennen als den Islam in dieser Form, die es satt haben, die es zum Erbrechen kennen, die es mit der Muttermilch sozusagen aufgesogen haben und die das abwerfen wollen, die modern leben wollen, die hedonistisch leben wollen, die diese Bedürfnislage haben, dieses Unbehagen und dieses Begehren haben. Und ich denke, dass nur hier gesagt werden kann und darf, dass wir überhaupt nicht über die psychogeografische sozusagen Zonengemengelage des Klassenbewusstseins sagen können. Wir können verschiedene Einschätzungen anhören, wir können damit umgehen, wir können spekulieren. Nein, wir müssen kommunizieren. Und wenn ich zu dem kurzen Auseinandersetzung, die noch gar nicht hier heute Abend beginnen konnte, um den Faschismusbegriff komme. Ja. Wenn so viel hat der Faschismusbegriff, gibt er doch her, dass er als Faszes, als Bündelung, als Routenbündel wortgeschichtlich, begriffsgeschichtlich entstanden ist. Diese Bündelung, das hat der nationalsozialistische deutsche Faschismus, der deutschen Revolution auf jeden Fall in einer bisher singulären Weise, weil er zur Shoah geführt hat, gemein, mit der Bündelung, wie wir sie in diesem theokratischen Regime, das ebenfalls etwas Ähnliches wie Auschwitz androht und vielleicht bewerkstelligen könnte, wenn man ihm nicht international und klassenmäßig und auf allen Ebenen in den Arm fällt und es stürzt, vielleicht anrichten kann. Diese Bündelung haben beide faschistischen Spielarten, wenn man sie mal als Hilfsbegriff so bezeichnen will, gemeinsam. Es kommt aber doch gerade darauf an, und das ist das Führer- und Führungsproblem und auch das Organisationsproblem, alle Elemente, die wir von hier aus erreichen und ermutigen können, jenseits der alten linken, völlig abgegessenen Tradition der Solidarität mit den armen Leuten hier oder dort, sozusagen nach der Devise, je schlimmer, desto besser, wenn die arm dran sind, dann müssen sie auch die Revolution machen und es hat sich kontinuierlich verschlimmert, aber die Revolution ist 30 Jahre verheißen worden, gerade von vielen revolutionären Exilorganisationen hier und sie ist ausgeblieben, weil Einbindungen, weil eine Nischenkultur, weil diese verzwickte, vertrackte Verschränkung von Modernisierung und ihren Gratifikationen, ihren Ideologien, ja, die der Weltmarkt auch heranweht, den Träumen, den Begehren, den Bedürfnislagen einerseits und der Depravierung und der auch absoluten Verelendung großer Teile, gerade in der Arbeiterbevölkerung auch, beides sich miteinander verschränkt hat, da kann das nicht nach einer oder anderen Seite aufgelöst werden, sondern lediglich, ein Stichwort ist hier irgendwo auch gefallen oder nicht gefallen, das Klassenbewusstsein danach zu suchen, zu stochern, ist eine Sache, die Sache der Forschungen, die gemacht werden können. Das können wir nur mit Elementen machen, die das dort auch genau einschätzen können und mit denen wir versuchen müssen zu kommunizieren. Um das Zweite, die Frage der Bemächtigung, die Frage einer ohne Führung, ohne Führerfiguren, ohne Führungsbilder, ohne diese Organisations Irrweg, dieser Sackgassen, der gescheitert ist historisch. Die Frage der Spontanität und zugleich der Selbstorganisierung, man nannte es vor 100 Jahren Räte, auch das ist gescheitert, in eine Ideologie eingelaufen. Neue zu erfindender Bemächtigungsorgane der Leute selbst. Das herauszukriegen, das zu erkunden, das ist ja, steht ja überhaupt erst an. Und das ist eine theoretische Frage, die unlösbar von der empirischen Praxis, den Experimenten der Kreativität ist. Und mehr können und dürfen wir überhaupt nicht anmaßen, uns jetzt im Moment zu sagen. Und deswegen können wir nur sagen, mit allen uns zur Gebot stehenden Mitteln, die kosmopolitische Verbindung mit solchen Elementen zu suchen, um in eine permanente Diskussion über die Möglichkeiten dort und hier zu kommen. Du hast jetzt gerade, und ich denke, in diesem Sinne könnten wir nochmal in diesem Unbehagen, dass wir nicht mehr auf die Frage, was tun, eingehen können, diesen Unmittelbarismus von uns schieben müssen, was tun, irgendwas müssen wir doch tun. Der Ritter der Tugenden nennt Hegel das. Das können wir nicht beantworten, wir dürfen es auch nicht beantworten. Wir müssen eine Abstinenz von diesem unmittelbaristischen Handelnswollen, auch der Unterstützung der Armen und das Elend und die Mütter der Gehängten und so weiter. Es ist gut, es ist schön, die Einheit und die Bündnis, um Druck auf der staatlichen Ebene auszuüben. Es ist bitter notwendig und wer es tun will, soll es tun und das wird begrüßt. Aber wir müssen die theoretischen Elemente der Kommunikation stärken. Um die kümmert sich kaum jemand und ich denke, das sind Ansätze in eine solche Richtung, eine Selbstorganisierung, die weit über den Iran, der nur der Brennpunkt der Welt widerspricht, im Moment ist, gerade in Sachen Antisemitismus und Vernichtung Israels als Drohung, falschen Antikapitalismus als Drohung gegen die wirkliche kommunistische Revolution, die im Weltmaßstab möglich ist. Diese Kommunikation muss organisiert werden. Das können wir mit wem auch immer versuchen. Das wäre jetzt mein Schlusswort und jetzt würde ich sagen, seid ihr dran. Entschuldigung, ich habe das übergangen. Verständnisfrage. Kannst du mal kurz, also jetzt nicht so ausgefeilt wissenschaftlich, sondern einfach eine kurze Definition geben für Faschismus? Weil oh nein, bitte nicht heute. Kann ich machen. Können wir das mal anders machen? Drei Viertel schon gegangen. Das ist einfach die modernisierte Form einer Barbarei in der kapitalistischen Welt, wie wir sie im Ausgang des Ersten Weltkrieges hatten, mit Mussolini und so weiter. Dann im NS kulminiert in einer Sonderform und jetzt in vielen Formen auch sehen können, die nicht nur konterrevolutionär in dem Sinn ist, dass sie die proletarischen und kommunistischen Revolutionsansätze, die es immer wieder gab, Platz machen will und sich sozusagen klaut, ja, sondern als konformistische Revolte, als regressive Revolution, als deutsche Revolution, als islamische Revolution und sonst was, sondern auch wie Goebbels sagte, 1789 die universalen Menschenrechtserklärungen und so weiter auszuradieren beansprucht. Und das ist das barbarischste, aber in modernster Form, was bisher in der kapitalistischen Weltmarktherstellung aufgetreten ist. Und es ist immer noch sozusagen nicht ganz enträtselt, wie ist es möglich, warum machen die Subjekte mit gegen ihren eigenen Willen, also gehen in Krieg und gehen in Selbstausbeutung und vernichten andere Menschengruppen. Das ist dieses ungelöste Rätsel des Faschismus, mit dem wir es aber zu tun haben. Das war jetzt ein etwas, doch nicht so ganz so kurzer, aber ein Versuch, diese wichtige Frage mal